Auch der Gegenwind ist da. Также есть сопротивляющий ветер. Aber ihr seid stark in dem Herrn. Но вы сильны в Боге. Und in der Macht seiner Stärke. И власти его силы. Ich werde eure Füße stellen. Я поставлю ваши ноги. Auf weiteren Raum. Я это размножу. Поставлю ноги на пространное место ваше. Es ist Zeit zu auszubreiten eure Adlersflügel. Mm-hmm. И время, чтобы вы расправили ваши крылья орлы, орла. Und auffliegen auf höhere Level. И расправили на высшую ступень. Yeah. Es ist ein neuer Saison. И новый сезон начинается. Zeit des Aufbruchs. Время прорыва. Nehmt neues Land in Glauben ein. И завоюйте новую веру, новую землю. Haltet Fokus auf mich. И имейте фокус на мне. Nicht auf die Umstände. Не на обстоятельства. Ihr werdet es schaffen mit mir. И вы все сможете со мной. Öffnet eure Herz für meine Pläne. Откройте свое сердце для моих планов. Ihr seid meine Botschafter. Вы те, которые будут нести послание. Meine Hände und meine Füße. Мои руки, мои ноги. Zu verkündigen die gute Botschaft. Распространять добрую весть. In dieser Stadt. В этом городе. Ich hab euch gegeben. Я дал вам. Und gekleidet mit meiner Kraft. Я оснащил вас моей силой. Mit Salbung. Моим помазанием. Mit моей славой. Ich will wirken. Я хочу действовать. Und ich sehe. Я вижу. Viele Treue. Те, которые верные. Willige. Которые хотят. Reine, gehorsame Gefäße. Послушные и которые чистые сосуды. Erfüllt mit meiner Liebe. Который наполнен моей силой, моей und meine Barmherzigkeit für die Verlorenen. И милостью тем, которые идут в ад. Lass Ströme des lebendigen Wassers durch euch fließen. Пусть текут реки воды живой через вас. Ihr seid meine Töchter und meine Söhne, Überwinder. Вы сыны мои, дочери мои, которые все преодолеют. Ich bin bereit. И я готов. Sei auch du bereit. Будь и ты готов. Steh auf. Встань. Und werde Licht. И будь светом. Die Wolken der Dunkelheit wird weichen. И облака темноты, они уйдут. Ich sitze auf dem Thron und regiere. Я сижу на троне, я царствую. Und meine Herrlichkeit wird bedecken dieses Land. И моя слава, она наполнит эту землю. Deine Hingabe. И твое посвящение. Treue. Твоя верность. Liebe. Твоя любовь. Gehorsam. Твое послушание. Ausdauer. И твоя выдержка. Wird belohnt. Они будут награждены. Entscheide dich. И прими решение. Mir ganz zu nachzufolgen. А полностью посвятить свою жизнь мне и следовать за мной. Meinen Willen tun. Исполни мою волю. Leg dein Leben auf mein Altar. И принеси свою жизнь на мой алтарь. Um deine Berufung zu erfüllen. Чтобы ты исполнил свое призвание. Guten, здравствуйте. Das war eine Begrüßung auf Russlanddeutsch. И это было сейчас приветствие на русско-немецком языке. Bin in Tadschikistan geboren. Я родился в Таджикистане. Und 79 sind wir schon nach Deutschland rüber. И в 79 году мы переехали в Германию. Und mein Russisch ist nicht mehr so gut. И мой русский язык не так уж и хорош. Aber ihr habt eine tolle Übersetzerin. Geben wir ihr mal einen Applaus. Ich bin verheiratet, habe keine Kinder. Женат. Meine Frau macht jetzt bei uns Lobpreis. И моя жена, она ведет прославление. Und immer wenn ich unterwegs bin, fragt sie, wie war der Lobpreis? И всегда, когда я нахожусь в каких-то церквях, она спрашивает меня, ну как было прославление? Liebes Lobpreis-Team, ich werde nur Tolles berichten. И мои дорогие музыканты, певцы, я только класс, самое классное расскажу о вас. Ihr habt auch eins meiner Lieblingslieder gespielt. И вы сегодня пели одну из самых любимых моих песен. Wie schön dieser Name ist. Wie schön dieser Name ist. Aber das Ende finde ich noch schöner, wie kraftvoll dieser Name И ist. И в конце мы пели, как сильно это имя. Ich habe es erfahren, in diesem ist ein Lieblingstext in diesem Lied. И есть также текст в этой песне. Die Schuld war groß. Вина была огромная. Aber die Liebe größer. Но любовь была больше. Ich möchte euch kurz berichten. Я хотел бы сегодня сейчас рассказать вам. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war mein Götze das Geld. И когда я приехал в Германию, и идолом здесь являлись мои финансы. Und meine Mutter war die einzigst Gläubige in der ganzen Verwandtschaft. И моя мама была единственной верующей женщиной во всей нашей родстве. Sie hat mir immer gesagt, nur Gott ist der wahre Gott. Она мне всегда говорила, только Бог единственный истинный Бог. Aber ich dachte, wenn ich Geld habe, bin ich glücklich und werde alles haben. Но я думала, что если у меня есть деньги, тогда я буду счастлив, у меня есть все. So kam ich dann auch in die organisierte Kriminalität hier rein. И тогда я погрузился в криминальность. Weil die Mafia hat mir viel Geld geboten. И была мафия, она предлагала мне много денег. Und ich habe sehr viel Schuld getan. У меня было очень много долгов. Wir haben Frauen verkauft, wir haben Drogen verkauft. И мы продавали наркотики, продавали женщин. Ja. Ich muss das erwähnen. Ich schäme mich dafür, aber es gehört zum Мне Zeugnis. Мне очень стыдно, но это также часть моего свидетельства. Auch viel mit der Faust verteilt. Также много драк было. Aber meine Mutter, sie hat immer geglaubt, dass Gott mich verändern wird. Но моя мама всегда верила в то, что Бог может меня изменить. Aber zu der Zeit habe ich es gehasst, wenn sie Jesus nur erwähnt hat. Но в то время я даже ненавидел тот момент, когда она упоминала имя Иисуса. Und als die Drogen bei mir daheim waren, когда наркотики пришли к нам в дом, habe ich sie selber probiert. Я их также попробовал. Und dann wurde ich schwer drogenabhängig. И я стал наркоманом, зависимым. Die Mafia hat mich dann sofort rausgeschmissen. И мафия выбросила просто меня из своей группы. Schon damals haben die Gebete meiner Mutter mich bewahrt. И еще тогда молитвы моей матери, они защищали меня. Weil ich hatte so viel Information, normalerweise lassen die dich nicht gehen. У меня столько было информации, и на самом деле они не отпускают тех, у кого есть, кто обладает этой информацией. Meine Mutter ist so klein. И моя мама такого роста. Schmächtig. Она худенькая. Heute ist sie 85. И сегодня ей 85 лет. Aber sie hat damals schon sich mit dem KGB angelegt. Но и тогда она боролась против КГБ, Geheimdienste. Sie lebt das, dass sie sagt, Gott ist größer als alles. Was es gibt. И она живет и говорит, провозглашает, что Бог сильнее, чем все, что нас окружает. Sie wusste auch, Gott ist größer wie die Mafia. И она также знала, что Бог он намного больше, чем мафия. Aber jetzt war der Sohn süchtig. Но ее сын был зависимым. Auch sie kam an ihre Grenzen. И также у нее вот она пришла к своим пределам. Und sie hat, Erika hat eine tolle Fürbitte-Gruppe bei uns in der Gemeinde. И у Эрики есть группа в нашей церкви, которая группа ходатайственная молитвы. 12 Jahre. 12 лет. Haben sie regelmäßig für mich gebetet. Они периодически молились за меня. Aber mit mir wurde es immer schlimmer. Но у меня все хуже и хуже становились дела. Die ganze Verwandtschaft hat gesagt zu der Mutter: Wo ist dein Gott? И все родственники говорили: Где твой Бог? Und meine Mutter hatte 2 Bibelstellen, die sie bis heute täglich auch proklamiert. И у моей мамы всегда были 2 местописания, которые она до сих пор провозглашает. Ich glaube, dass ich und mein ganzes Haus gerettet werden. Я верю в то, что я и весь дом будут спасены и будут принадлежать Иисусу. Und über mich hat sie ausgesprochen, er wird nicht sterben, er wird die Werke des Herrn verkündigen. И она провозглашала всегда мою жизнь, он не умрет, но будет делать дела Господни. Und einmal war das so schlimm mit mir. И однажды стало еще хуже. Die Schmerzen waren furchtbar. И очень были сильные боли. Ich hatte kein Geld mehr. У меня не было больше денег. Da habe ich sogar, weil ich auch belastet war mit Dämonen. И также я был, то есть поражен демонами. habe ich das Messer genommen und bin zu den Eltern und wollte Geld. Я взял нож и пошел к своим родителям и хотел от них получить деньги. Dann vorhin und habe das Geld gefordert. Я сказал, дайте мне деньги. Meine Mutter hat gesagt, du kannst mich in viele Stücke schneiden. И моя мама сказала, ты можешь разрезать меня на мелкие части. Aber jedes Stück wird dich lieben. Но каждый из этих частей будет любить тебя. Plötzlich habe ich eine Kraft gespürt. Die Liebe Gottes ist die größte Kraft. Amen. Внезапно я почувствовал силу, потому что любовь Божья самая большая сила. Und das Messer ist mir so gesunken. Нож начал опускаться. Es war der 18. Februar 2002. 18. февраля 2002 года. Dann habe ich entschieden, auch vor lauter Schamgefühl und Schande, я принял решение, dass ich mich umbringe. Я принял решение убить себя. Ich habe viel Heroin besorgt. Я приобрел много героина. Und ich habe bei der Mutter noch gelebt. Sie war die Einzige, die zu mir gehalten hat. Я жил в то время еще у мамы, и она была единственным человеком, которая была со мной. Mein Vater hat gesagt, er hat keinen Sohn mehr. И отец мой сказал, у меня больше нет сына. Und er hat auch mich immer gemieden. Ja. И он всегда избегал меня. Aber ein Mutterherz ist stark. Но сердце матери, оно великое. Sie hat immer gesagt, bitte schließ deine Tür nicht zu. Ich werde nicht reinkommen, ohne anzuklopfen. Hab keine Angst. Она всегда мне говорила, не закрывай свою комнату, не бойся, я не войду, чтобы не, перед тем не постучать в дверь. Und sie hat mir immer gesagt, wenn du in Todessituationen kommst, schrei zu Jesus. Она всегда говорила, если будет ситуация, которая уже близко к смерти, кричи к Иисусу. Und an diesem 18. Februar habe ich das ganze Heroin in den Löffel gekippt. И 18 февраля я весь героин, который у меня был, я насыпал на ложку. Und habe mir dann den Schuss gesetzt. Я вколол. Und bin natürlich umgefallen von Überdosis. И я упал, потому что была передозировка. Und ich habe medizinisch würde man sagen, ja, so einen klinischen Tod erlebt. Und ich habe plötzlich einen Einblick bekommen in die unsichtbare Welt. Ich habe die Hölle gesehen. Aber es war nicht die direkte Hölle, sondern vielleicht so wie beim Arzt das Vorzimmer. Но это не был ад как ад, это была комната, как мы вот знаем в больнице, в поликлинике, комната перед операционной. Aber schon da war ein schrecklicher Zustand. Но и в этой комнате было очень опасное, очень неприятное ощущение. Es war mir sofort bewusst, ich bin verloren und getrennt von Gott. И я сразу понял, что я потерян и я отделен от Бога. Und dort ist ein Schmerz, den man hier in der Welt nicht kennt. И там была такая боль, которую мы не знаем здесь на земле. Und zwar ist es der Schmerz, die Trennung von Gott. И это боль, это отделение от Бога. So habe ich verstanden, dass Jesus so gelitten hat. И я понял, Иисус настолько страдал. Als er gesagt hat, Vater, warum hast du mich verlassen? Что он сказал эту фразу, Господь, почему ты оставил меня? Dieser Schmerz war schlimmer wie jeder Drogenentzug. И эта боль была намного больше, чем когда ты принимаешь наркотики и последствия от них. Deswegen, wenn du nicht Klarheit hast, ob du gerettet bist. Поэтому если ты не знаешь до конца, спасен ли ты или нет. Bitte triff heute die Entscheidung. Поэтому прими сегодня решение. Das ist so ein schrecklicher Ort. Это невыносимое место. Und er ist ewig. И это место, ты будешь пребывать там вечно. Und da wollte ich natürlich nicht hin. Я не хотел туда попасть. Und alles, was meine Mutter immer gesagt hat, и все, что говорила моя мама, habe ich gewusst, Jesus, bitte erbarme dich meiner. Я знал, Иисус, помилуй меня. Bitte rette mich. Иисус, спаси меня. Und Jesus hat es gehört. Ich bin dann услышал. Ich habe dann meine Augen aufgemacht. Я открыл свои глаза. Und die Spritze war nur halber gebraucht. Also ich habe nicht mal geschafft, alles reinzudrücken. Und ich habe gesehen, wie meine Mutter über mir kniet. Und sie hat in Zungen gedonnert. Müsst ihr euch überlegen, da liege ich schon so gut wie tot. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin schon tot. Und sie sagt immer noch das Wort, mein Sohn wird nicht sterben, er wird die Werke des Herrn verkündigen. И она провозглашала, мой сын не умрет, но он будет провозглашать дела Господни. Und ich war dann froh, dass Gott mir diese Gnade geschenkt hat, nochmal zurückzukommen. Так счастлив, что он мне дал ту милость, и я мог к нему прийти. Halleluja. Ich bin dann noch auf eine christliche Therapie gegangen. Я также принял христианскую терапию. Aber vor der Therapie musste ich auf die Entgiftung. Но перед терапией мне нужно было сначала освободиться от всех этих ядовитых средств во мне. Und meine Dosis war schrecklich hoch. И доза, которую я принял, была большая. Aber meine Mutter hat mir, sie hatte immer so Schmierzettel mit Bibelstellen. Но у мамы всегда были такие записочки с местописаниями. Sie hat mir einen ganzen Sack voll mitgegeben. И она мне всегда давала с собой их. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Через его раны мы спасены, мы исцелены. Und es kam am achten Tag der Entgiftung eine schreckliche Nacht. И на восьмой день ночью, когда я проходила эту перед терапией процесс очищения. Es war nicht mehr zum Aushalten der Schmerz. И боль была настолько сильна, я не мог больше ее выдерживать. Aber nach dem Vorbild meiner Mutter habe ich Wort Gottes proklamiert. Но я всегда провозглашал слово Божье по примеру моей мамы. Und es wurde nicht besser. Но мне лучше не становилось. Dann bin ich sogar aufs Bett gestiegen, weil ich dachte, so bin ich Gott näher. И я поднимался на кровать, я думал, я буду тем самым ближе к Богу. Und ich habe ihm die Zettel so hingehalten. И я вот так держал эти записочки. Hab gesagt, du hast es doch selber geschrieben. И я говорил, ты же вот это сказал сам эту вещь. Halleluja, und Gott steht zu seinem Wort. И Господь, он держит своего слова. Ich habe ihn so richtig nicht in Ruhe gelassen. И я его не отпускал. Und dann habe ich die Taufe im Heiligen Geist erlebt. И тогда я пережил крещение Духом Святым. Und eine Erleichterung. И также легкость пришла. Am nächsten Tag, wir wurden dort immer kontrolliert mit Urinabgabe. На следующий день нам всегда нас проверяли, мы сдавали мочу. Plötzlich hat der Arzt ganz böse mich ins Zimmer gerufen. И внезапно врач позвал меня в свою комнату. Und er hat gesagt, ihr Junkies, also ein Ausdruck für Drogensüchtige. И он сказал, вы наркоманы. Ihr versucht mich immer wieder zu betrügen. И вы всегда хотите меня обмануть. Sagt, du hast einen falschen Urin abgegeben. Ты не ту сдал мочу. Ich musste an dem Vormittag dreimal pinkeln. И мне надо было, то есть с утра мне надо было три раза сдавать мочу. Aber es war jedes Mal ein Urin, als ob ich niemals Drogen genommen hätte. Но каждый раз она показывала, что я не принимал наркотики. Halleluja. Halleluja. Ich hatte dann noch viele natürlich Schäden an der Gesundheit. Конечно, у меня были еще проблемы со здоровьем. Aus Zeitgründen erzähle ich noch, nur noch eine. И сейчас я расскажу об одной из них. Ich hatte eine schwere Hepatitis. У меня был очень тяжелый гепатит. Das haben die Drogensüchtigen sehr viel. Многих, которые принимают наркотики, страдали этой болезнью. Die Leber war so kaputt. Печень была настолько повреждена. Und der Arzt hat gesagt, diese Hepatitis ist nicht mehr heilbar. И врач сказал, что этот гепатитис он не исцеляется, не будет исцелен. Aber ich habe nicht seinem Wort geglaubt. Я не поверил ему его словам. Gott hat das letzte Wort. Потому что у Бога за ним последнее слово. Und es hat eine Weile gedauert. Ich muss zugeben. Некоторое время еще это было. Und die Ungeduld schleicht sich ein. Я стал таким нетерпимым. Aber es war gut. Ich habe von meiner Mutter gelernt: Gib nicht auf. Но я научился от своей матери: Не сдавайся. Dann hat mir Gott Psalm 103 geschenkt als Heilungswort. И Господь дал мне Псалм 102 как слово. Ja, im Russischen glaube ich ist es 102. Как слово исцеления. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Прославляй душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя Его. Und dann kam dieses Rema-Wort und alles, was in mir ist. И тогда пришло мне слово, все, что во мне. Also auch du Hepatitis. Также и гепатитис. Ah, plötzlich hat sich mein Lobpreis und die stille Zeit geändert. И изменилось тогда мое время поклонения. Ich habe nicht mehr Gott erzählt, wie groß meine Probleme sind. Я не рассказывал больше Богу, как велики мои проблемы. Ich habe den Problemen erzählt, was für einen großen Gott ich habe. Я рассказывала своим проблемам, насколько велик Господь. Dann habe ich Lobpreis gemacht. Я начал поклоняться Богу. Und habe gesagt: So, Hepatitis, jetzt machen wir wieder Lobpreis. И я сказала: Гепатитис, сейчас давай будем прославлять Бога. Und weil das nicht von Gott ist. Потому что эта болезнь не от Бога. Können Sie das nicht? Und ist von alleine abgehauen. И оно ушло само собой отпало. Wenn wir Gott ehren, когда мы Бога славим, dann ist alles, was vom Teufel ist, besiegt. Тогда все, что от дьявола, оно побеждено. Zum Abschluss wollte ich euch noch, ich habe mich auch eine Woche vorbereitet. И в конце я хочу еще вам сказать слово. Я также готовился неделю. За... Einfach euch auch ein Bild mitgeben. Также дать вам одно видение. Solange noch so Corona wütet, werdet ihr das jeden Tag sehen. И каждое время, каждый день вы будете это видеть, пока идет еще время короны. Wie begrüßt man sich jetzt meistens? Как мы сейчас здороваемся с друг другом? Wie kraftvoll der Name Jesu ist. Как сильно имя Иисуса. Früher habe ich für den Teufel die Faust benutzt. И раньше я использовала свой кулак для дьявола. Aber jetzt möchte ich sie für zu Jesu Ehren benutzen. Но сейчас я хочу для славы Божьей использовать кулак. Fünf Finger. Пять пальцев. Und sie sollen euch einfach eine Ermutigung und auch eine Möglichkeit sein. И пусть они будут ободрением и также возможностью для вас. Wie meine Mutter den Sieg errungen hat. Как моя мама получила победу. Und wie ich das heute auch benutze. И как я сегодня также имею эту победу. Gottes Wort. Божье слово. Ist und bleibt das Wichtigste. Останется всегда das ist unser Fundament, самым auf dem важным, wir stehen. Это наш фундамент, на котором мы стоим. Wenn die Umstände eine andere Sprache sprechen. Если обстоятельства говорят совсем иное. Ich lag fast tot auf dem Boden. Я был почти мертвый и лежал на земле. Meine Mutter wusste, jetzt Notarzt rufen hilft nicht. И моя мама знала, если даже врача позвать, он не поможет. Aber Gottes Wort hilft. Но Божье слово поможет. Der zweite Finger, Heiliger Geist. Дух Святой, второй палец. Weil als meine Mutter mit Kräften oft am Ende war, когда у моей мамы заканчивались силы, so wie ein Auto, wenn es keinen Kraftstoff mehr hat, когда у машины заканчивается бензин, hat sie gewusst, die geistliche Tankstelle, и она знала, духовная заправка, der Heilige Geist. Это Дух Святой. Wenn sie auch manchmal nicht mehr wusste, wie weiter in Zungen gedonnert. Когда она не знала, как дальше поступать, она молилась на иных языках. Der dritte Finger ist also Gebet. И третий палец – это молитва. Erika, danke, dass ihr 12 Jahre für mich gebetet habt. Erika, спасибо большое, что вы молились 12, на протяжении 12 лет молились за нас. Hör nicht auf zu beten. И не пусть твоя молитва не заканчивается. Der vierte Finger ist natürlich die Geduld. Четвертый, конечно, терпение. Es ist im Neuen Testament so viel das Wort Geduld. В Новом Завете так часто употребляется слово терпение. Es hat eine Bedeutung. И это есть также, в этом есть смысл. Wenn wir etwas sehen, когда мы что-то сеем, braucht es Zeit zum Wachstum. Должно пройти время, чтобы оно взросло. Никогда не сдавайся. Gib niemals auf. Amen. Amen. Und der fünfte Finger ist Gemeinschaft. И пятый палец – это общение. Gemeinde. Церковь. Ja. Weil meine Mutter hat eins gemerkt, damals hat sie strahlende Freude kennengelernt, die Gemeinde. И моя мама посещала тогда церковь Strahlende Freude. Und sie hat gesagt, das war meine Hilfe. И она говорила, это была помощь для Weil меня. Vorher war sie eine Einzelkämpferin. Потому что раньше она была борец одного чего? Борец, который боролся сам. Aber es ist viel schöner, gemeinsam zu kämpfen. Но лучше, если мы вместе можем бороться. Und diese fünf Finger. И эти пять пальцев. Macht die Faust des Glaubens. И мы это можем сжать в кулак веры. Du hast keine Gegner, haben wir gesungen. Мы пели, у тебя нету противников. Weil Jesus hat den Feind schon besiegt. Потому что Господь победил уже врага. Und wenn er sich bei dir meldet, egal mit welchem Umstand. И когда он к тебе приходит, и неважно какие обстоятельства. Darfst du an diese Faust denken? Тогда подумай о этом кулаке. Dem Feind darfst du nämlich schlagen. Ты можешь ударить противника. Ich wünsche euch Gottes Segen. Wir hören noch weiter das Wort Gottes. Желаю вам Божьего благословения. Мы сейчас будем дальше слушать Божье слово. Halleluja. Wer von euch wurde schon gesegnet? кто уже получил благословение. Mach dein Herz auf, wir machen das die Bibel auf. Открой свое сердце, мы сейчас откроем Божье слово. Und wir lesen im Alten Bund. И мы сейчас будем читать. 2. Mose 15 Vers 26. Исход 15:26. Gott stellt sich dar. И Господь, он приходит. Gott spricht, wer er ist. И Господь говорит, кто он есть. Und Gott sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. И Господь говорит, я Господь, который исцеляет тебя. Gott stellt sich vor als ein Gott, der heilt. Господь, он представляет себя и говорит, Gott я ist Господь, ein Gott der Wiederherstellung. Который возобновляет, который исцеляет. Gott ist ein Gott des Lebens. Господь жизни. Und er ist ein Gott, der heilt. И он Господь, который исцеляет. Аминь. Wenn ich euch das Mikrofon zeige, könnt ihr Amen sagen. Когда я вот так буду держать микрофон, можете Halleluja. Говорить Аминь. 3. Johannes 1, Vers 2. 3. Johannes 1, Vers 2. Da sagt das Wort Gottes im Neuen Bund. Божье слово говорит. Geliebter. Возлюбленные. Wer von euch ist geliebt? Кто возлюбленный из нас? Oh, 30%. 30%. Wer von euch ist geliebt vom Himmel? Кто возлюбленный небесами? Gott spricht über dich. И Бог говорит тебе. Geliebter. Возлюбленный. Oder Geliebte. Или возлюбленная. Ich wünsche. Молюсь. Dass es dir wohl geht. Чтобы ты здравствовал. Und du gesund bist. И преуспевал во всем. Wie es deiner Seele wohl geht. Как преуспевает душа твоя. Er sagt, ich liebe dich говорит, und ich wünsche mir, dass es dir gut geht und du gesund bist, здоровым, wie es deiner Seele wohl geht. Jesus will körperliche Heilung. Jesus will körperliche und seelische Heilung. Und Gott ist ein Gott, Бог, der sich als Arzt darstellt. Как врач. Bei Gott ist alles möglich. У Бога все возможно. Wo die Grenzen der Ärzte aufhören. И там, где силы и заканчиваются у врачей. Beginnen die Möglichkeiten Gottes. И возможности у Бога начинают действовать. Jesus kommt und sagt. Иисус приходит и говорит. Johannes 10:10. Иоанна 10:10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Ich bin gekommen, пришел, damit sie Leben haben того, жизнь, und es im Überfluss haben. Jesus will für dich Leben haben und Leben im Überfluss. Amen. Amen. Und dann eine ganz zentrale Bibelstelle über Heilung. Jesaja 53, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Halleluja. Отлично. Diese Bibelstelle ist nicht leicht zu übersetzen. Aber durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Но он изъязвлен изъязвлен был за грехи наши. Ich bin aufgewachsen im christlichen Elternhaus. Я вырос в христианском доме. Kennt ihr meinen Papa gut? Вы знаете моего отца. Letzte, was ich machen wollte in meinem Leben, ist Prediger werden. И последнее, что я хотел, кем я хотел стать, проповедником. Aber Gott wollte das. Но Бог хотел это. Ich habe gestottert ohne Ende damals. И я у меня была плохая речь тогда. Aber meine Oma war eine Glaubensoma. Но у меня была бабушка, бабушка веры. Ich war ein Kind. Я был маленьким ребенком. War ganz schlecht in der Schule. Я плохо учился в школе. Hab gestottert. Я заикался. Und sie kommt, Daniel, du wirst ein Prediger werden. И она пришла ко мне и сказала, ты будешь проповедовать. Und du wirst gut werden in der Schule. Ты будешь хорошо учиться. Das war für mich undenkbar. Это было непостижимо для меня. Gut in der Schule, ich hatte nur 4 und 5er. Как я буду хорошо учиться, у меня только 4-5. Und Prediger geht sowieso nicht, ich stotter ja. Проповедником я не мог стать, потому что я заикался. Aber sie hat nicht auf Umstände geschaut. Но она не смотрела на обстоятельства. Sondern sie hat auf den Glauben geschaut. Она смотрела на веру. Ich möchte dich ermutigen. Я хочу вдохновить тебя Sprich сегодня. Sprich im Glauben hinein. Говори по вере. Sprich Worte des Lebens hinein. Говори слова жизни. In deine Familie. В твою семью. In deine Seele. В твою душу, in deinen Körper, в твое тело, in deine Gemeinde, в твою церковь, dir geschehe nach deinem Glauben. И да будет по вере твоей. Yes, amen. Und diese Oma hat gesagt, du wirst ein Prediger werden. И она говорила, ты будешь проповедником. Du wirst gut werden in der Schule. Ты будешь хорошо учиться в школе. Gott hat meine Zunge aufgemacht. И Бог, он открыл мою речь, мой язык. Ziemlich gut in der Schule. И я был хорошо учился в школе. Dann Studium gemacht. И я учился в университете. Und habe heute einen Steuerberater-Titel. Я Steuerberater, Консультант по налогам. Nicht weil ich klug bin. Nicht weil ich klug bin. И не потому что я умен. Sondern weil der klug ist, der in mir ist. Потому что умный тот, который во мне живет. Und das ist Jesus Christus. И это Иисус Христос. Und dann hat er mich zum Prediger befördert. И он меня поднял до поста служителя. Und das Beste, was es gibt, и самое лучшее, что есть, ist das Wort Gottes zu sprechen. Это Божье слово проповедовать. Himmel und Erde werden vergehen. Земля и небеса пройдут. Aber mein Wort wird niemals vergehen. Но мое слово не пройдет. Eine Mutter hat gesprochen. Eine Mutter hat gesprochen. Eine Mama hat gesprochen. Mama говорила. Eine Oma hat gesprochen. Моя бабушка говорила. Im Glauben. Вере. Und Dinge haben sich verändert. И изменялись вещи. Amen. Amen. Und dann bin ich aufgewachsen. Ich war Jugendleiter in der Gemeinde. И я таким образом рос. Ich был также вел молодежную группу. Und irgendwann wurde ich unheilbar krank. И я получил болезнь, которая не исцелялась. Ich habe 50% meiner Sehkraft verloren. 50% я не видел. Konnte nicht mehr schreiben. И я больше не мог писать. Nichts mehr gespürt. И я не чувствовал. Meine Funktion im Bein hat aufgehört. Больше не было функции в моей ноге. Und ich humpel rum die ganze Zeit. И я вот так хромал все время. Und gehe zum Arzt. Я пошел к врачу. Die checken alles durch. И они все проконтролировали. Schieben mich in diese Röhre da rein. Они, я должен был лечь в трубку. Und sagen, sie sind unheilbar krank. И они мне сказали, что ты болеешь неисцеленной болезнью. MS, Multiple Sklerose. MS, Multiple Sklerose. Alle ihre Funktionen werden nacheinander ausfallen. И некоторые функции, они периодически будут просто уходить. In 2 Jahren werden sie im Rollstuhl sitzen. И через 2 года ты будешь сидеть в коляске. Bin nach Hause gekommen mit einer Diagnose. Я пришел домой с этим диагнозом. Unheilbar krank. Я неисцеленная болезнь. Und als ich nach Hause gekommen bin, meine Mutter sitzt an den Treppen. И когда я пришел домой, моя мать сидела на ступенях. Und sie weint. И она плачет. Sagt, lieber hätte ich es anstatt du, Daniel. Lieber hätte ich es bei mir, mhm. als Mama. Mama сказала, было бы это у меня лучше. Aber manchmal müssen wir durch bestimmte Dinge durchgehen. Но иногда нам нужно проходить через определенные вещи. Damit ein größerer Sieg zustande kommt. Чтобы было больше победы. Und ich habe die Diagnose gehabt, unheilbar krank. И диагноз был болезнь, которая не исцеляется. Und dann habe ich das Wort Gottes gehabt. И у меня было Божье слово. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen. Но он изъязлен был за грехи наши. Zerschlagen unsere Sünden willen. И мучим за беззаконие наши. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Наказание мира нашего было на нем. Und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. И ранами его мы исцелились. Und mein Körper hat nicht funktioniert. Мое тело не функционировало. Und ich habe rumgehumpelt. И я вот так хромал. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen. Zerschlagen unsere Sünden willen. Но он был мучим за грехи наши. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. И наказание мира нашего было на нем, чтобы Und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. И ранами его мы исцелились. Mein Körper sagt, du bist verrückt. И мое тело говорит, ты ненормальный. Mein Kopf sagt mir, du bist doch verrückt. Моя голова говорит, ты ненормальный. Das stimmt doch nicht. Это же не das так, как есть. Das ist doch keine Realität. Это же не реальность. Und ich habe eins verstanden. И я одну вещь понял. Es gibt Realitäten. Есть реальности. Und es gibt die Wahrheit. И есть истина. Und die Wahrheit hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus. Der am Kreuz sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch ihn. Es gibt einen Namen, der größer ist wie jede Diagnose. Es gibt einen Namen, der größer ist wie jede Tatsache. Es gibt eine Wahrheit. Есть истина. Und diese Wahrheit ist das Wort Gottes. Это истина Божье слово. Halleluja. Halleluja. Ich habe es ausgesprochen die ganze Zeit. Я говорила, провозглашала все это время. Mein Körper hat gesagt, du bist krank. Мое тело говорит, ты болен. Meine Gefühle haben gesagt, du bist krank. Мои чувства говорили, ты болен. Die Ärzte haben gesagt, du bist krank. И врачи говорили, ты болен. Die Diagnose sagt, du bist krank. Диагноз говорил, ты болен. Aber das Wort Gottes hat gesagt, ich bin geheilt. Но Божье слово говорило, ты исцелен. Durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Через ранами его я исцелен. Ich habe angefangen, das Wort Gottes auszusprechen. Jeden Tag. Каждый день. Denn Römer 10, 17 sagt, Glaube kommt vom И Римлянам 10:17 говорит, итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Und das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes. И слышание от Слова Божьего. Ich habe angefangen, das Wort Gottes auszusprechen. Я начал просто провозглашать Божье Слово. Das Wort Gottes zu hören. Божье Слово слышать. Das Wort Gottes ist ins Herz gefallen. Божье Слово вложить, класть в свое сердце. Und hat Glauben produziert. И это производило веру. Und irgendwann war ich so weit, и одно время, ich habe gewusst, ich bin geheilt. Я знал, я исцелен. Nicht deswegen, weil mein Körper das sagt. Не потому, что мое тело говорит мне об этом. Sondern weil das Wort Gottes das sagt. Но потому, что Божье слово говорит это. Die eine Seite war die Tatsache. И одно мы видим факты. Vollständig krank. Полностью болен. Die andere Seite war das Wort Gottes. И другая сторона была Божье слово. Vollständig geheilt. Полностью исцелен. Und die Spannung zwischen den Tatsachen und der Wahrheit. И этот разрыв между фактом и исцелен. Den nennt man Glaube. Называется вера. Jesus hat gesagt. Иисус сказал. Dir geschehe nach deinem Glauben. По вере тебе да будет. Dein Glaube hat dir geholfen. Твоя вера помогла тебе. Dein Glaube hat dich geheilt. Твоя вера исцелила тебя. Ich möchte dich ermutigen. Я хочу тебя сегодня вдохновить. Vielleicht hast du unmögliche Situationen in deinem Leben. Может быть, у тебя есть в жизни ситуации, сложные ситуации. Komm mit Glauben zu Jesus. Приди по вере Богу. Lass diese Tür aufgehen. И пусть эти двери откроются. Lass diese Tür aufgehen in deinem Leben. Пусть эта дверь откроется в твоей жизни. Komm wie diese blutflüssige Frau zu Jesus. И когда женщина пришла, которая страдала, sie berührt Jesus von hinten. Она дотронулась сзади к Иисусу. Kraft fließt von Jesus. И сила потекла от Иисуса. Berührt ihr Körper. И коснулась тела. Und sie merkt in diesem Moment. И она почувствовала этот момент. Sie ist geheilt. Что она исцелена. Jesus spricht zu ihr. Иисус говорит к ней. Dein Glaube hat dich geheilt. Твоя вера спасла тебя. Dein Glaube hat dich geheilt. Твоя исцелила тебя. Твоя вера исцелила тебя. Die gleiche Kraft. Та же сила. Ist heute hier. Также сегодня здесь на этом месте. Ein Wort von Jesus. Одно слово от Иисуса. Und alles ist möglich. И все возможно. Ein einziger in Nürnberg, wo mit Glauben zu Jesus kommt. И один единственный здесь в Нюрнберге, который верит. Und alles ist möglich. И все возможно. Ich sehe diesen Glauben hier drin. Я вижу эту веру здесь. Mit dem Glauben ist alles möglich. По вере все возможно. Halte diesen Glauben fest. Держи крепко эту веру. Ich habe ihn festgehalten die ganze Zeit. И я держал эту веру все это время. Ausgesprochen durch seine Striemen ist mir heil. Heilung geworden. Ранами твоими я исцелен. Und ich humpel rum und nichts verändert sich. Я хромаю, ничего не происходит. Aber in meinem Herzen war Glaube. Но мое сердце была вера. Und als ich den Glauben ergriffen habe, и когда я взял эту веру, war die Wurzel der Krankheit zerstört. И разрушены были всякие корни, болезни. Ich habe nichts gesehen am Körper. Я ничего не видел измененного по телу. Но я верил. Das möchte ich dir mitgeben. Я хочу тебе сегодня также это дать с собой. Halte diesen Glauben fest. Держи эту веру крепко. Держи веру. Amen, amen, amen. Und ich komme ins Krankenhaus wieder. И я попал в больницу. Und ich komme wieder in die Röhre da rein. И я опять меня положили в трубу. Und sie scannen wieder alles durch. И они просканировали все мое тело. Sagen, wir finden nichts mehr. И они говорили, мы ничего не найдем. Das kann nicht sein. И это не может быть. Noch einmal rein. И еще раз в трубу. Bin noch einmal rein. И еще раз в трубу. Wieder die gleichen Ergebnisse. И это те же результаты. Und ich habe das Wort Gottes festgehalten, ein halbes Jahr. И я полгода держался за Слово Божье. Immer wieder ausgesprochen. И повторял и повторял его. Gott hat alle Funktionen wiederhergestellt. И Бог воскресил, возобновил все функции в моем теле. Meine Sehkraft 100% hergestellt. Я снова стал видеть. Die Ärzte haben gesagt, и врачи сказали, sie haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. И через 2 года ты будешь сидеть в коляске. Heute bin ich 17 Jahre vollständig geheilt. И сегодня уже 17 лет я исцелен. Einen Gott gibt's. Потому что есть Бог. Der heute noch heilt. Который сегодня исцеляет. Und dieser Name ist Jesus Christus. И это имя Иисус Христос. Er ist der König der Könige. Это Царь царей. Er ist der Herr der Herren. Он Господь Господь. Er ist derjenige. Он тот. Der am Kreuz gesagt hat. Который сказал на кресте. Es ist vollbracht. Все совершилось. Mit der letzten Bibelstelle. И в последнем местописании. Will ich euch ermutigen. Я хочу вас вдохновить. Es ist Apostelgeschichte Kapitel 14 Vers 9. Это Деяния 14 глава. Paulus predigt das Wort. Павел говорит здесь слово. Da gibt es einen Mann in Lystra, der ist lahm von Geburt an. И есть человек, который хромает от рождения. Da steht drin, als dieser Paulus reden hörte. И когда Павел слышал. Glaube kommt vom Hören. Знаете, вера приходит в слышание. Er hat Paulus reden gehört. Он слышал, да, хромой слышал, как Павел говорил. Und Paulus sieht diesen Gelähmten. И Павел видит этого хромого das человека. Drin. Als er sah, и когда он видел, dass er Glauben hatte, что у того есть вера, geheilt zu werden, чтобы быть исцеленным, sprach er, steh auf. Он сказал ему, встань. Und er stand auf. И он встал. Und er war wieder gesund. И он был здоров. Die gleiche Kraft ist heute hier. И та же сила сегодня здесь, на этом месте. Dein Glauben kann man in deinen Augen sehen. Wisst ihr das? И знаешь, веру можно видеть в твоих глазах. Und ich sehe Glauben hier drin. И я вижу эту веру здесь. Wer von euch braucht heute ein Wunder? Кому нужно сегодня чудо? Wenn du Wunder brauchst und Glauben hast. Тебе нужно чудо, и у тебя есть вера. Wunder, wenn du Wunder brauchst und Glauben hast. Если тебе нужно чудо, у тебя есть, и у тебя есть вера. Steh kurz auf, wir wollen zusammen beten.